Ich bin nicht frei, ich kann nur wählen. Ich will mich bestehen, welche Mörder mir befehlen. Ich bin tausendmal verblutet, doch sie haben mich vergessen. Ich bin tausendmal verhungert und sie werden vollgefressen. Im Süden, im Osten, im Westen, im Norden, wir sind überall die Gleichen. Die uns ermorden, in jeder Stadt und in jedem Land. Mach ne Faust aus deiner Hand. Mach ne Faust aus deiner Hand. Heile Mann! Ich bin tausendmal verblieben, sie haben mich vergessen. Ich bin tausendmal verhungert und sie haben voll gefressen. Hamburg, Köln, Berlin und Saarbrücken, das sind überall die gleichen, die uns unterdrücken. In jeder Stadt und in jedem Land. Ich hab die Rolle an jede Wand. Ich schreib die Rolle an jede Wand. Wir niemand. Keine Wand. Wir niemand. Köln, Berlin und Saarbrücken, das sind überall die gleichen. Und sie unterdrücken in jeder Stadt und in jedem Land. Mach ne Faust aus deiner Hand. Mach ne Faust aus deiner Hand. Keine Mann. Das sind überall die gleichen, die uns unterdrücken. In jeder Stadt und in jedem Land. Schreib die Parole an jede Wand. Schreib die Parole an jede Wand.